Jetzt ersticken sie an den Wörtern. Gibt viele, die nur so wandernde Wortkloaken sind. Und das ist das wortlose Grauen, das mich in der Gegenwart so oft befällt.